was, wie? Ja. Du hast wirklich nichts dagegen, dass ich fahre? Keine Strafzettel. Hey, wir sind doch reich. Das sollten wir jeden Tag machen. Test. Test 1, 2. 1, 2, 3. Test 1, 2. 1, 2, 3. Seite A, erste Kassette. Das, was Sie wissen wollen, ist vor 8 Jahren passiert, bevor ich zu Gott gefunden habe. Damals war ich ein anderer Mensch. Das soll keine Entschuldigung sein, genauso wenig wie die Drogen. Für das, was ich getan habe, übernehme ich die volle Verantwortung. Nicht mehr und nicht weniger. Wahrscheinlich haben Sie Nathalies Buch schon gelesen. Aber davon stimmt kaum was. Und von den wichtigen Sachen gar nichts. Auch deshalb wollte ich, dass Sie mein Buch schreiben. Wenn die Leute das gelesen haben, wird keiner mehr Nathalie glauben. Danke für das ganze Geld. Es ist für Gainey, sobald er alt genug ist. Mein Anwalt, Mr. Jeffries, wird dafür sorgen. Janelle ist hier, sonst niemand. Ich habe keinen Grund, nicht ehrlich zu sein. Ich will bloß, dass Sie zuerst die wahre Geschichte kennen. Also, zu Ihrer ersten Frage. Warum ich Sie umgebracht habe. Ich habe Sie nicht umgebracht. Ich war zwar dabei, aber umgebracht habe ich keinen. Aber ich weiß noch genau, was passiert ist. Eigentlich war es ziemlich öde, ziemlich normal. Manchmal war es wirklich komisch. Selbst heute ist manches noch komisch. Wie fühlt sich's an? Schnell! Lass ihn richtig kommen. Zu Ihrer zweiten Frage. Woher ich den Namen habe? Das war mein Spitzname in den Zeitungen. Speed Queen. Ich war schon immer ein bisschen schneller als der Rest der Welt. Drum bin ich wohl auch hier. Wenn ich mir was reingetan hatte, musste ich weder schlafen noch essen oder sonst was tun. Ich musste bloß in den Roadrunner steigen und losfahren. Marjorie. Marjorita. Was? Weißt du, was ich an dir liebe? Nein. Alles. Ich war schon 2 Mal hier drüben. Im Sterbehaus. Letztes Mal kam der Hinrichtungsaufschub früh am Morgen. Beim ersten Mal so um die Essenszeit. Hier machen sie es mit Giftinjektionen. Das ist irgendwie enttäuschend. Ich wünschte, sie nehmen den Stuhl. Der Stuhl erinnert mich an den Himmel. Er sieht aus wie ein Thron. Der Tisch für die Injektion ist geformt wie ein Lebkuchenmännchen. Alle sagen, es soll wie Einschlafen sein. Für die meisten Menschen klingt das gut. Schlaf. In New Mexico haben sie immer den Stuhl verwendet. Aber dann sind sie auch zu Gift übergegangen. Mr. Jeffries hat dafür gesorgt, dass wir hierher gekommen sind. Er meinte, in New Mexico wäre die Publicity tödlich. Schwester Perpetua hat gesagt, ich müsse 4 Phasen durchmachen. Sie hat es mir aufgeschrieben. Verweigerung, Wut, Trauer, Einwilligung. Irgendwie hatte sie recht. Seit ich hier bin, habe ich das alles durch. Das Problem ist, es hört nicht einfach eine Phase auf und dann setzt die nächste ein. Es vermischt sich alles. Es findet alles gleichzeitig statt. Ich denke, zuerst sollten wir über meine Kindheit auf dem Land sprechen. In der Zeitung hat nie einer erwähnt, dass ich vom Land komme. Meine Familie, das waren meine Mom, mein Dad, ich und unser Hund Jody Joe. Ein Basset. Aber das Haus. Haben Sie je Bonnie und Clyde gesehen? Genau sowas. Es lag direkt an der Route 66. Ich saß den ganzen Tag auf der Hollywood-Schaukel und sah zu, wie die Autos vorbeifuhren. Mein Dad brachte mir die ganzen Namen der Modelle bei. Chieftain, Starfire, Rocket 88. Die nächste Stadt war Depew. Das Haus war gelb und 2-stöckig. Ich erinnere mich an keine Möbel mehr. Außer an ein Klavier, das ständig kaputt war. Man schlug eine Taste an und nichts passierte. Ich weiß nicht, warum wir es getan haben. Alle fragen mich das. Ich kann ihm bloß sagen, dass man manchmal einfach ausrastet. Dass man nicht mehr weiß, wann Schluss ist. Später kriegt man sich dann wieder ein. Aber manchmal ist man einfach nicht mehr bei sich. Es war aber nicht so, als wäre ich gar nicht da gewesen. Oder als hätte nicht ich es getan. Es war so, als hätte außer mir nichts existiert. Ergibt es einen Sinn? Ich war alles, was zählte. Sie waren bloß meinetwegen da, um mir noch mehr Bedeutung zu geben. Je länger es dauerte, desto größer wurde ich. Das war wie eine Droge. So groß wird man da. Viertens. Lamont. Ich bin Lamont Standiford zum ersten Mal am Freitag, den 26. Oktober 1984, begegnet. Ich hatte gerade Spätschicht bei der Conoco, einer Tankstelle an der Broadway Extension. Er fuhr einen gelben Roadrunner. Er hielt an Säule 7 und das Licht an meiner Anzeige ging an. Er winkte mir, damit ich die Zapfsäule anstellte. Ich drückte auf den Knopf. Es war, als wäre ich eine Laborratte. Das Licht geht an und du drückst auf den Knopf. Er winkte, um sich zu bedanken. Und ich lächelte ihm zu. Er rauchte direkt neben dem Rauchen verboten Schild. Er war schlank und trug schwarze Röhrenjeans. Und sein Haar war ganz durcheinander, als wäre er mit offenem Dach gefahren. Er bückte sich, um die Zapfpistole einzuführen. Ich musste mich um die Kunden kümmern. Guten Abend, Sir. Darum legte ich die Zigarette hin und gab ihnen ihr Wechselgeld. Die Nummer 5? Ja. Mach 13,60, Sir. Die erste 20. Bitte, Sir, Ihr Wechselgeld. Auf Wiedersehen, Sir. Nummer 3. Ja, Sir. 7,22, Sir. Danke, stimmt so. Als ich das erledigt hatte, lehnte ich mich auf meinem Hocker zurück und schaute nach ihm. Aber ich konnte ihn nicht sehen. Ich stand auf, um einen besseren Überblick zu haben. Und genau in dem Moment fuhr er raus. Er bog auf die Straße und in dem Strom von Rücklichtern verlor ich ihn aus den Augen. Für jeden, der wegfuhr, ohne zu bezahlen, musste man ein Formular ausfüllen. Und jedes rief einem in Erinnerung, was für einen scheiß Job man hatte. Ich fing an, einen falschen Wagen aufzuschreiben. Ich hatte ihn genau gesehen, aber ich fing an, einen Buick Skylark aufzuschreiben. Und gerade als ich mit der Beschreibung fertig bin, fährt der Roadrunner wieder vor. Der Wagen hielt direkt vor meinem Fenster und er stieg aus. Er warf den Kopf zurück, um die Haare vor den Augen wegzukriegen und beugte sich mit seinen riesigen Pupillen zu der Öffnung im Plexiglas runter. Er hatte Zähne, die fast wie Fänge aussahen. Mir gefielen seine Augenbrauen, wie sie sich an den Enden nach unten bogen. Ich hab vergessen, an was für eine Nummer ich war. Glückszahl 7. Ja? Mhm. Du hast aber ein gutes Gedächtnis. Ich schätze, das ist mein Job. Was bin ich denn schuldig? Ich kann mich immer noch an diesen Blick erinnern. Seine Augen, wie eine Mondfinsternis. Die Art, wie ihm die Haare ums Gesicht wehten, wie er sich mit dem kleinen Finger eine Strähne aus dem Mund zog. Gute Fahrt! Sagte ich und ich denke, wir wussten Bescheid. Manchmal braucht es nicht viel für die Liebe. Man muss einfach da sein, wenn sie sich zeigt. So hat Lamont mich näher kennengelernt, indem er mich nach Schichtende heimbrachte. Das erste Mal, als er es mir anbot, wusste ich, dass sowas kommen würde, weil er vorher schon zweimal übers Gelände gekurvt war. Als der Typ von der Nachtschicht kam, ging ich nach draußen, um darauf zu warten, dass eine Freundin mich abholte. Aber ich wartete nicht wirklich auf sie. Ich wartete darauf, dass Lamont rüberkam und mir anbot, mich zu fahren. Es gefällt mir, dass er nicht sofort kommt. Der Roadrunner hat getönte Scheiben. Unter den Lampen verwandelt sich Lila in Schwarz. Man kann nichts erkennen. Der Wagen hat einen Sound wie ein Tier und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Die Scheinwerfer sind direkt auf mich gerichtet. Es ist lächerlich. Ich sehne mich jetzt schon nach ihm. Aber es ist auch angenehm. Er lässt plötzlich die Kupplung kommen und der Roadrunner hinterlässt eine Reifenspur, als er einen Satz nach vorne macht und direkt vor mir stehen bleibt. Die Beifahrertür schwingt auf und es dröhnt ein Song von MC5 raus. Das ist ja wie in der Highschool, denke ich, aber was soll's mal. Seine Augen saugen mich einfach an. Er lächelt und zeigt mir seine Fangzähne. Und? Wo willst du hin? Ich glaube, dass ich eine Frau bin, hat Vor- und Nachteile. Ein Mann in meiner Lage wäre wohl schon tot, aber er würde nicht diese ganze miserable Publicity kriegen. Die Leute gehen davon aus, dass Killer Männer sind. Eine Frau bringt keinen um. Und eine Mutter schon gar nicht. Sie nannten es den Fall Marjorie Standiford, als wäre alles meine Schuld. Oder die Sonic Killer nach Natalies Buch. Oder die Sonic Killer. Alles wäre ja in Ordnung, wenn sie Gainey nicht mit reinziehen würden. Sie müssen ständig darauf rumreiten, dass er im Auto war. Egal wie kurz der Artikel ist, das bringen sie drin unter. Dahinter steckt die Idee, mich absonderlicher zu machen, damit die Leute so tun können, als wären sie normal. Das ist nicht bloß bei mir so. Das machen sie bei jedem. Das ist ihr Job. Dafür, wie die Leute wirklich sind, interessiert sich kein Mensch. Ich meine, es ist doch uninteressant, dass ich Gainey mitgenommen habe, weil ich keinen finden konnte, der auf ihn aufpasst und ihn nicht allein zu Hause lassen wollte. Es ist auch uninteressant, dass ich dauernd aus dem Fenster geguckt habe, um mich zu vergewissern, ob er okay ist. Das erwähnen sie nie. Sie sagen bloß, dass er im Auto war, als hätte ich es vergessen, dass er da war. 12. Ob ich Albträume habe? Ich träume jede Nacht. Normale Träume, denke ich. Nicht mehr Albträume als andere Leute. Ich sehe weder die Closes, noch Victor Nunes oder sonst jemanden aus dem Sonic kommen, um mich zu holen. Ich habe keine Angst vorm Schlafen. Ich träume, dass ich mit einem kalten Sodawasser durch die Wüste fahre. Ich träume, dass ich neben meinem kleinen Gainey auf der Bettdecke schlafe. Ich träume, nicht hier drin zu sein. Meine größte Angst ist, dass Gainey nicht erfährt, wer seine Eltern waren. Ich will nicht, dass er Natalies Buch liest und denkt, es wäre die Wahrheit. Schätzchen, Schätzchen, ich liebe dich. Ich werde immer auf dich aufpassen, genau wie dein Daddy. Ich weiß, dass das hier nicht alles erklärt. Wir waren jung und völlig von der Rolle. Mach's besser, okay? Du siehst ja, wo sowas hinführt. Das war's so ziemlich zum Thema Ängste. Nach einer Weile sieht man ein, dass Angst Zeitverschwendung ist. Test. Test, Test. Test. Test, Test. Seite B. Okay, ich bin wieder da. Sie haben ein ausgezeichnetes Barbecue verpasst. Und ich musste es nicht mal bezahlen. Kennen Sie das, wenn man richtig vollgestopft ist und dann sagt man, man würde nie wieder was essen? Diesmal stimmt's. 14. Wann ich zum ersten Mal Speed genommen habe? Ich erinnere mich nicht, wann ich mit Lamont zum ersten Mal Speed genommen habe. Wir haben es nicht gleich gefixt. Das kam erst später. Anfangs haben wir bloß Pillen geworfen. Crank, Meth, Crystal. Das ganze weiße Zeug. Ist es nicht weiß, dann ist es scheiß. Wir nannten es einfach Crank oder Speed oder ganz allgemein Drogen. Ich habe nie gelernt, mir selbst die Fixe zu setzen. Lamont hat das alles gemacht. Anfangs war es bloß am Wochenende, samstags nach dem Mittagessen. Wo willst du hin? Egal. Wie schnell willst du hin? Wollte keine Wurzeln schlagen. Baby, ich werde ein geflügelter Bote sein. Es ist genau wie beim Vögeln, der Körper wartet drauf. Lamont suchte die Sachen zum Aufkochen zusammen. Er knipste bloß das Feuerzeug an und schon war ich feucht. Ich saß auf der Bettkante, sah zu, wie der Löffel schwarz wurde und die Bläschen platzten. Es war, als würde er absichtlich langsam machen, um mich auf Touren zu bringen. Ist okay? Das war ein Ritual, die letzte Chance auszusteigen. Prima. Dann stach er die Nadel rein. Es war wie eine Flut. Es ist so, als würde man ganz vorne auf einem Zug stehen, der einen Berghang runterbraust. Man ist wirklich glücklich. Es ist geradezu komisch, wie glücklich man ist. Es bringt einen zum Lachen. Die Haut kribbelt überall über einem leichten Sonnenbrand. Die erste Stunde verbrachten wir immer im Bett. Und Lamont küsste und streichelte mich langsam am ganzen Körper. Nie so fest, du beißt mir noch den Zeh ab. Na los, Margie, sag's mir. Sag mir, wie du's haben willst. Hey, nicht an die Seite. Da bin ich so kitzelig. Ja, es ist besser, ja. Noch weiter. Und es tut so gut, ja. 5 oder 6 Stunden später will man sich aufs Ohr legen, aber es geht nicht. Man weiß, dass es noch 2 Stunden so weitergeht. Körperlich ist das hart. Drum kann man es nicht regelmäßig machen. Aber die ersten Stunden, da fühlt man sich, als hätte man es geschafft. Man ist 10 Meter groß und die Nerven sind aus Gold. Es ist, als würde man sich mit derselben Geschwindigkeit bewegen wie die Welt. Wenn die Sonne heiß aufs Armaturenbrett scheint, kein Mensch unterwegs und der ganze Tag liegt noch vor einem, dann ist es, als würde man ewig leben. 15. Und ich dachte schon, sie würden sich gar nicht für Gainey interessieren. Ich verzichtete auf alles, während ich mit Gainey schwanger war. Kein Schnaps, keine Drogen, nicht mal Zigaretten. Vielleicht ab und zu mal ein Zug, aber das war's auch. Als ich das erste Mal bei der Ärztin war, hatte ich Angst, sie würde die Einstiche an meinen Armen sehen. Nachts träumte ich von diesen Kälbern mit 6 oder 7 Beinen im Zelt der Sonderausstellung. Oh, Baby! Baby, komm, beruhig dich. Oh, alles wird gut, ich bin doch da. Komm, Kleines, komm. Komm in meinen Arm, komm. Ich halte dich fest, ich halte dich ganz fest. Ich hab's gesehen! Ich hab gesehen, wie sie es rausfangen. Und der Kleine hatte so viele Arme. Oh, oh, wie ein Seestern. Oh, Scheiße! Tut mir leid, ich greife da etwas vor. Ich fange an, die Geschichte zu erzählen und kann nicht mehr aufhören. Wir waren schon verheiratet, bevor man den Bauch sehen konnte. Wichtig ist, dass wir während dieser ganzen Sache zusammengehalten haben. Nach allem, was passiert ist, würde ich noch immer einsteigen, wenn er vorfahren und mir wieder die Tür aufhalten würde. Ich würde nicht sagen, dass das Verhältnis zu meiner Mutter während meiner Schwangerschaft besser geworden ist. Wir redeten jetzt wieder miteinander. Und manchmal besuchte ich sie, aber sie kam nicht in unsere Wohnung und sie sprach nicht mit Lamont. Jedes Mal, wenn er ans Telefon ging, fragte sie, ob ich da wäre und wenn nicht, dann legte sie auf. Sie nannte ihn er und dieser Junge, wie in Was würde dein Vater wohl von diesem Jungen halten? Wie es zu meiner ersten Verurteilung kam. Ich würde das, was passiert ist, nicht als Verhaftung bezeichnen, eher als Unfall. An allem war meine Mom schuld. Wir waren im Einkaufszentrum gewesen, um nach Sommerkleidern für Gainey zu schauen und fuhren auf dem Heimweg die Santa Fe lang. Sie steuerte ihren Ford. Gainey saß hinten in seinem Kindersitz. Darauf habe ich immer geachtet. Er hatte sich gerade übergeben, drum schnallte ich mich ab und drehte mich um, um ihn sauber zu machen. Pass auf, dass nichts auf die Sitze kommt. Du weißt ganz genau, dass... Vorne, ich kümmere mich. Du weißt, dass Vater... Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Ist alles in Ordnung mit ihm? Nein, Mann, ihr habt einen Unfall. Ich glaube, ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Beweg dich nicht. Du darfst dich nicht bewegen. Hey, ist schon okay. Mama ist schon hier. Na, wer wird denn gleich so weinen? Dein Vater hat mir diesen Wagen gekauft. Würdest du mir bitte helfen? Schrei mich nicht an! Ich weiß, du kannst mich nicht ausstellen, aber du brauchst mir nicht anzuschreien. Ich gebe meiner Mom die Schuld dran. Aber in dem Moment hätte ich selbst noch was unternehmen können, wenn ich nachgedacht hätte. Aber das habe ich nicht. Ich wusste nicht, dass meine Handtasche nicht mehr neben mir auf dem Sitz lag, wo ich sie hingelegt hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass die 3-Gramm-Tüte in dem Augenblick direkt vor meiner Tür auf der Straße lag. Nach Gainys Geburt hatte ich wieder angefangen, mir 2 oder 3 Lines zu ziehen. Alles okay hier? Gut, Sanitäter, haben Sie noch mal Schwein gehabt? Es war grün! Sir! Er ist uns reingefahren! Der ist tot! Es war grün, ich hab's genau gesehen! Ich weiß! Hören Sie, Ma'am, Sie müssen jetzt mal aufstehen. Wenn Sie meinen, aber Sie müssen mir glauben, es war grün! Ja, Ma'am, ich weiß. Sind Sie verletzt? Ich kann meine Hand nicht bewegen. Ich bringe Sie gleich zum Krankenwagen wegen Ihrer Hand. Ja, okay. Tut das weh? Ja. Hey, Miss, ist das Ihre Tasche? Und was ist hiermit? Erkennen Sie die wieder? Nicht schon wieder, Marjorie. Warum machst du das immer wieder? Dann erkennen Sie sie also wieder. Es ist Ihr Mann! Halt die Klappe, halt einfach die Klappe, Mama! Du hast heute schon jemanden umgebracht, reicht dir das noch nicht? Du musst immer den Menschen wehtun, die sich Sorgen um dich machen. So warst du hier schon immer. Hör auf, ich kann das nicht mehr hören. Du hättest mich eben fast totgefahren und du redest von wehtun? Was tust du mir denn jetzt gerade an? Ich muss Sie bitten, in dieses Röhrchen zu pusten. Das hast du jetzt davon. Ich saß meine 6 Monate im Clara Waters ab. Richtig, da bin ich Natalie Kramer zum ersten Mal begegnet. Sie war die letzten 2 Monate meine Zimmergenossin. Sie saß, weil sie ungedeckte Schecks eingelöst hatte. Sie sah sympathisch aus. Langes, zimtfarbenes Haar, braune Augen, eine ganz durchschnittliche Frau. Im Gefängnis schließt man schnell Freundschaft oder gar nicht. Ich habe nie darüber gesprochen, weil ich es nicht für so wichtig halte. Und es war nicht so, wie Natalie in ihrem Buch schreibt. Und ich habe nicht damit angefangen, das möchte ich mal klarstellen. Wir gingen abwechselnd als Erste unter die Dusche. Und an dem Abend war ich dran. Natalie kam rein, um aufs Klo zu gehen. Entschuldige, ich muss was bringen. Morgen gibt's Geld, oder? Was? Entschuldigung, hast du was gesagt? Geld. Morgen gibt's Geld. Ja. Oh Mann, ich hab's so, ich hab's übermorgen schon durchgebracht. Sie redete weiter, aber ich konnte nichts hören, während ich mir die Haare wusch. Lehnte mich zurück, um mich abzuspülen und spürte ein kühles Lüftchen von vorn. Meine Augen waren zu und alles, woran ich denken konnte, war diese Szene aus Psycho. Ne? Ich bin hier. Das fühle ich. Ich habe dich doch richtig verstanden, oder? Was hast du richtig verstanden? Sie ist zu mir gekommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich sie nicht weggeschickt habe. Ich könnte jetzt lügen und sagen, dass ich bloß nett war. Aber ich habe sie auch begehrt. Ich fand, wir standen uns nahe genug, um das tun zu können. Wir liebten uns schon. Es war auf eine nette Art anders. Wir kamen beide am 12. Oktober 1985 raus. Ich sah Natalie heimlich einmal die Woche oder öfter, wenn ich freitags den Wagen zum Einkaufen kriegen konnte. Ich fuhr dann auf dem Weg bei Moxie's Drive-In vorbei. Natalie hatte da einen Job als Kellnerin bekommen. Sie bestimmte immer und trieb gern Spielchen. Ich erinnere mich daran, wie sie mir zum ersten Mal eins ihrer Spielzeuge zeigte. Das Gummi glänzte wie die Griffe an einem Kinderfahrrad und war nicht völlig hart. Das Ding war eine Ecke größer als das von Lamont. Warte mal. Was willst du denn damit? Was hättest du denn gern? Leg es weg. Ach, du hast doch keine Angst davor, oder? Pass auf. Sie ließ das ganze Ding verschwinden. Es ist ganz einfach. Probier mal. Lieber nicht. Sei doch nicht so brüde, Marjorie. Das macht einfach Spaß. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderbe. Ach, heute ganz bestimmt. Ich probier's. Ach, vergiss. Nett! Sie hackte ihren BH zu, zog ihr Top an und machte die Druckknöpfe ihres Rocks zu. Geh nicht! Warum? Warum sollte ich hierbleiben? Weil ich dich liebe. Ach ja? Einmal die Woche für eine Viertelstunde im Auto, wenn ich Glück habe, 2-mal. In 2 Wochen habe ich kein Dach mehr überm Kopf. Hast du es ihm gegenüber auch bloß mal erwähnt? Ja. Was hast du gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass du vielleicht eine Bleibe brauchst. Und was hat er gesagt? Nicht viel. Also du hast ihn nicht wirklich gefragt. Mach ich noch. Wann? Bald. Ich glaub dir nicht, du redest so blöd daher. Du musst dir endlich darüber klar werden, was du willst. Natalie zog Ende Oktober bei uns ein. Lamont wollte wegen seinen Geschäften erst nicht, dass sie bei uns bleibt. Je weniger Leute wissen, was hier abgeht, desto besser. Kann man diese Natalie denn überhaupt trauen? Nett ist schwer in Ordnung. Außerdem hat sie eine Menge Freunde drüben am Oklahoma Baptist College. Und die könnten dir helfen, den Stoff zu verkaufen. Sie hatte noch nie Speed genommen. Sie war eher der Koks-Typ. Mit ein paar Lines an den Vormittagen brachte ich sie dazu, damit anzufangen. Sie meinte, als Lamont ihr zum ersten Mal einen Schuss gesetzt hätte, wäre sie gekommen, was wohl stimmte. Es gefiel ihm, sie draufzubringen. Das konnte ich daran sehen, wie er ihren Arm hielt. Aber dabei ging es ihm nur um Macht. Bei Kerlen ist das letztlich immer so. Was ich über Natalie sagen wollte, als sie bei uns wohnte, ist, dass sie ausgeholfen hat. Lamont hatte Probleme, Leute zu finden, denen er vertrauen konnte. Und sie machte ihn mit ein paar Typen bekannt, die sie von früher kannte. Ohne Natalie hätten wir das geliehene Geld nicht pünktlich zurückzahlen können. Und dann hätten wir nächstes Mal, als es ein noch größerer Betrag war, nichts gekriegt. Es war wie bei den Drogen, man wollte immer mehr. Man wollte immer mehr. Irgendwann, um Thanksgiving, kam Lamont heim, ging in die Küche und nannte sie Nat. Und da wusste ich, dass alles in Ordnung kommt. Nat, mit der Ladung können wir es endlich richtig schneien lassen. Marty legt die Kette vor. Und dann pflanzt euch beide auf das Sofa. Es war ein Schreibmaschinenkoffer. Man brauchte beide Hände, um ihn zu tragen. Nichts ist schwerer als Geld. Er machte ihn auf dem Couchtisch auf. Die Scheine rochen stark, wie Insektenspray oder trockene Farbe. Okay, das reicht. Wo wollen wir es verstecken? Im Schlafzimmer, im Wandschrank. Das ist das Erste, wo Sie nachgucken. Im Bad und im Waschbecken. Dann gucken Sie als Nächstes. Für die Kühlbox ist es zu groß. Unter dem Knick der Arbeitsplatte war dieses drehbare Tablett, auf dem unsere Getreideflocken standen. Ich musste es nicht mal umdrehen. Ganz vorn standen zwei Familienpackungen von Lamonts Captain Crunch. Was meint ihr? Klar. Da passt es rein. Ich erinnere mich, dass Lamont sich die ganze Woche nichts reinzog. Er sollte sich am Freitag mit dem Typen treffen. Natalie hatte einen Haufen Käufer an der Hand. Am Samstag würden sie und Lamont zum Oklahoman Baptist rüberfahren und fast alles davon an den Mann bringen. Montagabend wäre die Sache erledigt. Am Dienstag würden wir das geliehene Geld zurückzahlen und hätten immer noch $3000 reingewinnen. Im Bett versuchte ich ihn abzulenken, aber er konnte sich nicht entspannen. Später weckte er mich mit seinen Zuckungen auf und am Morgen waren wir ganz müde. Man konnte sehen, wie er drüber nachdachte, während er sein Captain Crunch aß, wie sein Blick durch die Küche schweifte und er überlegte, was alles schiefgehen könnte. Ist die ganze Sache das wert? Ich weiß nicht, worüber du dich beschwerst. Du musst doch gar nichts machen. Nein. Ich muss bloß mit dir leben. Als meine Mom anrief, um zu fragen, ob ich Lust hätte, am Donnerstag im Einkaufszentrum Weihnachtseinkäufe zu erledigen, dachte ich bloß, oh ja, hol mich hier raus. Ich wartete darauf, dass meine Mom fuhr. Sie kam nicht mal rein. Ich hoffe, wir können nach einem Blazer für Jamie schauen. Marineblau. Vielleicht auch grün. Was Weihnachtliches. Ich wollte mich in dem Moment nicht mit ihr streiten. Es war einfach gut, mal aus dem Haus zu kommen. Unser Einkaufsbummel verlief für unsere Verhältnisse ziemlich entspannt. Das war kein so schlechter Tag. Es war ein guter. Du kannst rüberfahren, auf meiner Seite ist frei. Danke. In dem Moment versuchten wir einfach nach Hause zu kommen, bevor der Zauber verging. Wir fuhren an Moxies Drive-In vorbei. Okay, Gang. Schau, ob du Tante Natalie siehst. Ich drehte mich ohne große Erwartungen um zu sehen, ob Natalie zufällig gerade an einem der wenigen Wagen bediente. Und da stand auf dem hintersten Parkplatz unter der Markise ein gelber Roadrunner. Ich drehte mich noch weiter auf dem Sitz um sicherzugehen, dass ich richtig gesehen hatte. Da stand er. Ziemlich versteckt neben dem Müllcontainer, die Fensterscheiben so dunkel, dass man nicht reingucken konnte. Ist sie da? Nein. Sie macht wohl gerade eine Pause. Hab ich dir je erzählt, dass auch ich mal eine Weile als Bedienung gearbeitet habe? Nein. Oh, das ist schon lange her. Ich denke, jede Frau sollte das mal gemacht haben. Dabei lernt man wirklich eine ganze Menge über Menschen. Ja, bestimmt. Jetzt konnte sie ruhig wieder einen Unfall bauen. Es war mir egal. Ich sah dauernd den Roadrunner unter der Markise stehen. Das Bild ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich versuchte schon, mir irgendwelche Entschuldigungen für sie auszudenken. Zum Beispiel, dass sie über den nächsten Tag sprechen mussten oder dass einer ihrer Käufer abgesprungen war. Ich versuchte, sie mir so vorzustellen wie... Wir fahren also heim und Gaini schläft. Wir biegen in unsere Straße und direkt vor unserem Haus steht dieses Bullenauto. Es steht einfach da. Keiner sitzt drin. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Wahrscheinlich gar nichts. Bist du sicher, dass du mit den ganzen Tüten zurechtkommst? Ja, danke. Bis demnächst. Ich ruf dich an. Sie winkte, als sie wegfuhr. In dem Moment wusste ich das noch nicht. Aber es war das letzte Mal, dass ich sie vor meiner Verhandlung sah. Mrs. Wirtz und dieser große Bulle standen auf unserer Etage im Flur. Mrs. Wirtz war in Socken. Sobald sie mich und Gaini sah, kam sie auf uns zu. Da sind sie ja, Marjorie. Jemand ist in ihre Wohnung eingebrochen. Was? Anscheinend haben sie das Schloss geknackt. Tut mir leid. Ich war den ganzen Tag da und habe nichts gehört. Sie haben ein ziemliches Durcheinander angerichtet. Ich würde sagen, es waren Jugendliche. Die Stereoanlage und der Fernseher waren weg, sogar der Satellitentuner. Überall lagen Kassetten und Lamonts Zeitschriften über frisierte Autos rum. Sie hatten Natalies Rucksack genommen und ihr Spielzeug auf dem Teppichboden ausgeleert. Mrs. Wirtz und der Bulle taten so, als hätten sie nichts gesehen. In der Küche war der Fußboden von Weizen und Maismehl wie mit Sand bedeckt. In der Ecke, im Knick der Arbeitsplatte, lag ein Haufen Frosted Flakes und Captain Crunch. Ich machte die schmale Tür auf und drehte das Tablett. Aber ich wusste schon, dass die Packungen nicht mehr da waren. Sowas Sinnloses. Völlig überflüssig. Ich hätte in dem Moment gehen können. Ich hätte mir einfach Gaini schnappen und abhauen können. Ich war 21. Und obwohl alles wirr war und wahrscheinlich nicht gut für mich lief, war ich doch verliebt. Ob in ihn oder in sie spielt keine Rolle. In beide, falls das möglich ist. Sie waren mein Leben. Draußen wurde es langsam dunkel. Die Luft im Zimmer wurde grau. Ich zündete mir eine Zigarette an und saß dann einfach da und wartete darauf, dass sie heimkam. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Zweite Kassette, Seite A. Was ist denn mit dem Licht? Was ist los? Was ist das? Was ist der Fernseher? Was ist die Serienanlage? Was verdammt nochmal ist denn hier los? Marjorie, antworte mir! Es ist alles weg. Wie meinst du das alles weg? Wo zum Teufel ist das ganze Zeug? Was zum Teufel ist hier los? Wo ist das? Weiß nicht! Was hast du denn getan, Marjorie? Es ist eingebrochen worden! Du Donnerwetter Mist! Donnerwetter Mist! Donnerwetter Mist! Du Mist, Mist! Entschuldige, Baby. Entschuldige. Mir tut es leid. Es ist meine Schuld. Es war mein Geld. Es war unser Geld. Es war... Es tut mir leid. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wäre Natalie zu sowas fähig? Man weiß nie, wozu sie fähig ist, aber ich glaube nicht. Wann ist sie mit der Arbeit fertig? Gegen 8, glaube ich. $9,000. $9,000. Was ist denn hier los? Die Kohle ist weg. Bei uns ist eingebrochen worden. Während Margie mit Mami einkaufen war. Mist. Was willst du tun? Keine Ahnung. Ich denke darüber nach. Der Plan war, dass Lamont zu dem Typen gehen und fragen sollte, ob wir das Geld in Raten zurückzahlen konnten. Er sollte fragen, ob wir noch was geliehen kriegen würden. Wir hätten die Käufer an der Hand. Es ging bloß darum, ihnen die Ware zu besorgen. Es herrschte eine ständige Nachfrage. Wir würden 3 solche Deals machen und ihnen den Profit geben. Dann wären wir quitt. Ich habe Natalie gesagt, dass ich von ihr und Lamont wusste, während wir miteinander schliefen. Es war ein paar Tage, nachdem das Geld weg war. Wir waren immer noch völlig mit den Nerven runter, drum brauchten wir es öfter. Sobald Lamont vom Parkplatz fuhr, legte Natalie die Kette vor. Ich bin dran. Oh, du weißt ja, wie ich es mag. Ich weiß. Ich fesselte sie so straff, dass ihre Knie nicht mehr das Betttuch berührten. Ich streifte ihr die bereits zugeknotete Augenbinde über, zog dann die Kette durch den Ring des Halsbands und zerrte dran, als würde ich einen Rasenmäher anwerfen. So fest, das tut weh. Das hältst du schon aus. Entspann dich einfach. Sei vorsichtig. Ich weiß von dir und Lamont. Nein. Doch, ich weiß alles. Oh, bitte, Marjorie. Bitte was? Wir verließen die Stadt, weil Lamont das Geld nicht geliehen kriegte. Im Gegenteil, sie wollten alles zurück. Er war zu einem Motel gefahren, um den Typen zu treffen. Zum Wigwam, drüben an der Hefner. Um Mitternacht war er immer noch nicht zurück. Es wurde 1, 1:30. Was ist los? Was haben sie mit dir gemacht? Dein Schuh ist voller Blut. Komm, ich zieh ihn dir aus. Du willst was zu schreiben? Ich hol dir schnell was. Novocain. Zeh. Lass mal sehen. Ich schau mal nach. Oh mein Gott, sie haben ihm den Zeh abgeschnitten. Das Novocain hatten sie ihm in den Mund gespritzt, um zu verhindern, dass er schreit. Die Betäubung sollte noch einige Zeit dauern. Ob wir bewaffnet waren? Ja, da waren wir schon bewaffnet. Obwohl ich nichts davon wusste. Lamont hatte die Pistole unterm Ersatzrad im Kofferraum. Was ist denn das? Eine Pistole. Das sehe ich. Wofür? Persönlich hatten wir nichts gegen die Klos. Ich sag das nochmal, falls ich es noch nicht getan habe. Wir haben sie nicht ausgewählt. Sie waren bloß zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Was wir von den Klos wollten, war Geld und eine Bleibe, um überlegen zu können, was für Möglichkeiten wir hatten. Wie geht es dir? Es geht. Du hast gesagt, du kennst diese Leute? Ich kenne das Haus. Es ist das, von dem ich dir erzählt habe. Mir hast du nichts davon erzählt. Es muss Ned gewesen sein. Du warst es. Nein, ich habe keinen Schimmer, wo wir sind. Wir sind in Depew. Hier ist sie aufgewachsen, in dem Haus. Ja, siehst du? Ned erinnert sich dran. Wir können Gany aber nicht allein im Auto lassen. Ja, dann nimm ihn mit. Aber sorg dafür, dass er nicht aufwacht. Ich bring ihn noch nicht in die Nähe einer Pistole. Ja, dann bleib hier. Es ist nicht nötig, dass wir alle 3 reingehen. Ja, nur du und Ned. So gefällt's euch doch sowieso am besten. Wem gefällt's so am besten? Kerl. Halt die Klappe. Wem gefällt's am besten? Wenn du mitkommen willst, dann komm mit. Ich habe keine Lust, hier rumzusitzen und mich mit dir zu streiten. Ja, geh nur. Du willst mich und Gany doch sowieso nicht dabei haben. Klar will er das. Hab ich dich irgendwas gefragt? Red nicht so mit ihr. Warum nicht? Weil es sich nicht gehört. Kommst du jetzt mit oder nicht? Für sowas hier habe ich keine Zeit. Nein. Gut. Ich war nicht dabei, aber ich kann Ihnen erzählen, was passiert ist. Die Tür war offen, drum ging sie einfach rein. Ich hatte Ihnen erzählt, wo die Schlafzimmer waren. Lamont konnte nicht so schnell raufgehen, drum gab er Natalie die Pistole. Sie weckte die Close. Ich dachte, dass alles in Ordnung ist, weil ich keine Schüsse gehört hatte. Drinnen standen Lamont und Natalie im Wohnzimmer. Lamont hielt die Pistole auf Mr. Close gerichtet, der flach auf dem Boden lag und die Hände über dem Kopf ausgestreckt hatte. Direkt neben ihm lag Mrs. Close. Als Lamont mich mit Ganey sah, deutete er mit dem Kopf zur Treppe. Ich brachte Ganey hoch in mein altes Zimmer, legte ihn aufs Bett und umgab ihn für den Fall, dass er sich rumwälzte mit Kissen. Lamont wollte mit Mr. Close nach Chandler fahren, um seine Scheckkarte zu benutzen. An dem Automaten war eine Kamera. Drum mussten sie den Wagen von Mr. Close nehmen. Lamont würde ihn auf dem Parkplatz der Bank fahren und dann würden sie die Plätze tauschen. Ich kann aber nur $300 pro Tag abheben. Ja. Dann fahren wir doch einfach gegen Mitternacht zur Bank und heben kurz vor 12 und direkt nach 12 300 ab. Mr. Close war noch am Leben, als sie zurückkamen. Aber überm Auge hatte er einen großen Knubbel. Und er blutete an den Zähnen. Lamont blutete auch. Er hatte diese lange Schürfwunde an der Stirn. Bring sie hier raus und stopf ihr's Maul! Wer hat gesagt, dass wir den Knebel rausnehmen können? Was ist passiert? Was willst du mit dem Müll? Er stülpte Mr. Close den Müllsack über den Kopf und fing an, mit dem Gewehrkolben auf ihn einzuschlagen. Versuch doch jetzt noch mal, mich umzufahren! Was ist hier los? Was machst du da? Ich versuchte ihn davon abzuhalten, aber er stieß mich zu Boden. So, jetzt du. Dann schlug er Mrs. Close so fest mit seiner Pistole, dass ihr Stuhl beinahe umgekippt wäre. Die Pistole flog ihm aus der Hand und prallte gegen ein Schränkchen. Natalie hob sie für ihn auf. Mr. Close lag flach auf dem Teppich. Eine zuckende Hand schaute aus dem Sack vor. Das Folgende hat er mir erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Sie kamen gut bis nach Chandler. Bei der Bank machten sie sich dran, die Plätze zu tauschen. Während Lamont noch vorn um den Wagen humpelte, versuchte Mr. Close ihn zu überfahren. Er fuhr Lamont um, raste dann aber ins Fenster des Autoschalters und Lamont humpelte rüber und hielt ihm die Pistole an den Kopf. Sie fuhren wie geplant zum Automaten. Bloß, dass es da schon nach Mitternacht war, sodass sie nur $300 kriegen konnten. Also ist Lamont sowieso schon völlig sauer und sie halten an und stecken die Karte rein und dem Automaten ist das Geld ausgegangen. Lamont hat die Close umgebracht, wenn sie es genau wissen wollen. Er hat sie bei lebendigem Leib verbrannt. Auf die Art würde ich nicht gern sterben. Wie die heilige Johanna. Oder die Hexen im Mittelalter. Lamont war es also. Natalie hat bis zum Sonic keinen umgebracht. Moment, ich habe die Windeln vergessen. Okay, mach weiter. Können wir uns kurz unterhalten? Über mich und Natalie? Warum? Okay. Ich bin fertig mit ihr, es ist vorbei. Und? Ich meine, ich habe mich für dich entschieden. Dafür ist ein bisschen spät, was? Wirklich? Ich weiß nicht. Ich liebe dich. Das weiß ich. Ich liebe dich auch. Wir sollten losfahren. Ich wollte bloß, dass du das weißt, okay? Hast du das gesehen? Frage 37. Wie das mit dem Sonic kam? Hey, ich bin ja bald durch mit Ihren Fragen. Die Sache mit dem Sonic haben wir alle geplant. Alle drei. Wir waren noch nicht von der 66 runter, als wir Benzin brauchten. Wir hatten alle zusammen $12, womit wir nicht mal volltanken konnten. Drum wussten wir, dass wir was unternehmen mussten. Ich hatte früher in dem Sonic Drive-In gearbeitet. Es war Samstag. Der Geschäftsführer machte immer direkt vor dem Mittagsandrang Kassensturz und brachte das Geld auf die Bank, bevor die zumachte. Freitagabends war immer am meisten los, so dass ein Batzen Geld da war. Wie viel ist dein Batzen? 2000. Jetzt ist wahrscheinlich noch mehr da. Das wird reichen. Gibt's eine Alarmanlage? Nein, auch keine Kameras. Ist ein richtiger Billigladen. In der Mittagsschicht ist man höchstens zu sechst. Der Geschäftsführer ist angewiesen, alles rauszurücken. Der Rest des Personals sind bloß Jugendliche. Wie spät ist es jetzt? Wir waren nicht schwer bewaffnet. Lamont hatte seine Pistole und Mr. Close Schrotflinte, die wir nicht mal aus dem Kofferraum holten. Natalie hatte eine 45er und ich eine kleine 22er, auch von Mr. Close. Es war ein einfacher Plan. Lamont würde als erster reingehen. Drinnen würde er irgendwas Blödes fragen, zum Beispiel, ob sie mal die Toilette benutzen könnten und sich vom Geschäftsführer erklären lassen, dass nur das Personal Zutritt ins Innere des Gebäudes hat. Sobald Lamont ihn vom Telefon weg hätte, würde er ihm die Pistole unter die Nase halten. Danach blieb nur noch, sich die Person am Autoschalter zu schnappen, die Kellnerin und das Küchenpersonal zusammenzutreiben und sie im Kühlraum einzusperren, den Safe und die Kasse auszuräumen und das Geld in einen Sack zu stecken. Ich muss zugeben, der Plan stammt größtenteils von mir, weil ich da gearbeitet hatte. Ich glaube immer noch, dass es geklappt hätte, wenn Victor Nunes nicht gewesen wäre. Und was ist mit mir? Kann ich nicht mit? Schätzchen, du bist die beste Fahrerin. Ich zähle da ganz einfach auf dich. Genau, du bist die Beste dafür. Er sagte das bloß so, damit ich nicht eifersüchtig wurde. Was dumm von ihm war, denn ich war schon eifersüchtig. Kannst du ein paar Servietten mitbringen? Für Gainey. Servietten. Sei vorsichtig. Bin ich. Halt dich einfach bereit. Lamont steckte sich die Pistole in den Gürtel. Natalie steckte ihre in die Handtasche. Okay. Komm, Robert, halt's Maul und mach, was ich dir sage. Wer ist hier der Geschäftsführer? Soweit ich sehen kann, ist Folgendes passiert. Lamont ging als erster rein und zog seine Pistole. Alle waren drin, genau wie wir es geplant hatten. Er fragte, wer von ihnen der Geschäftsführer wäre, und Donald Anderson meldete sich. Lamont ging um den Tresen rum, um alle von der Registrierkasse und der Schalltafel für die Sprechanlage wegzukriegen. Gleichzeitig ließ Natalie, Margot Stiles, den Kopfhörer abnehmen, den sie am Autoschalter verwendete. Lamont meldete sich bei mir und machte sich über die Kassenschublade her. Soweit ging alles gut. Währenddessen war Victor Nunes im Lagerraum und holte eine Ladung Tassen. Als er rauskam, muss er gesehen haben, wie Natalie mit der Pistole dastand. Fand ein Kampf wie im Kino statt? Musste Lamont überlegen, ob er riskieren sollte, die große Liebe seines Lebens zu erschießen? Ich habe keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei. Ich weiß bloß, dass ich eine Reihe von Schüssen hörte. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Leute drinnen getroffen wurden. Einer traf Reggie Tyler ins Ohr. Einer traf den Sirupautomaten, denn als ich reinkam, war der ganze Fußboden vollgespritzt. Einer traf Donald Anderson in die Seite, einer traf Victor Nunes und riss ihm den Großteil seiner Wange weg. Und einer traf Lamont in die Rippen. Verdammt nochmal! Maggie, komm rein! Okay, Mami ist gleich wieder da. Matt, alles in Ordnung? Ja! Victor Nunes und Reggie Tyler lagen auf dem Fußboden. Aber sie waren tot, das konnte man sehen. Ein Stück von Victors Gesicht klebte an der Softeismaschine. Sein roter Augenschirm lag auf dem Grill und brutzelte vor sich hin. Der Fußboden war gefliest und hatte einen Abfluss. Und da lief das Blut rein. Kim Zwillig und Margot Stiles hielten sich umklammert. Ich vergaß, meine Pistole rauszuholen. Ich stand bloß da und guckte mir alles an. An der Wand tickte eine Coca-Cola-Uhr. Oh, er behauptet, der Safe ist nicht offen. Er kann ihn aufmachen. Er kennt die Kombination. Ich kenne sie nicht. Ich habe erst diese Woche hier angefangen. Genau. Matt, geh rüber. Ich kenne sie nicht. Verdammte Scheiße! Ja! Ich hätte gern einmal die Nummer 3 und einen Regenbogensirup mit einem Schuss Vanille. Zu allem Überfluss meldete sich eine Kundin über die Sprechanlage. Ich schwang mich hinter das Mikrofon und jahrelange Drive-In-Erfahrung erwachte ja, in mir. Ja, Ma'am. Mit oder ohne Fritten? Mit. Große oder kleine Portion? Große. Was hätten Sie gerne drauf? Alles bitte. Was für einen Sirup? Klein, mittel oder groß? Groß und ich hätte gerne ein bisschen Vanilleeis obendrauf. Okay, das wäre einmal die Nummer 3 mit allem. Große Portion Fritten, großer Regenbogen mit Vanille. Sonst noch was? Das wär's. Das macht dann 3,44. Wir bringen Ihnen die Bestellung gleich raus. Danke, dass Sie zu Sonic gekommen sind. Wer kennt die Kombination sonst noch? Der Geschäftsführer erledigt alle Geldsachen. Entschuldigung, kann ich die Nummer 3 ohne Tomaten? Ja. Keine Tomaten auf die 3. Kein Problem, Ma'am. Danke. Matt, bring eine von Ihnen rüber. Wie lange wird das hier dauern? Soll ich der Frau die Bestellung bringen? Kannst du das? Ich kann's probieren. Zieh deine Bluse aus! Ich zog mir schnell die Bluse über und eilte mit der Bestellung, die ich hastig von der Theke zusammenraffte, nach draußen. Entschuldigung, die Küche hat die Tomaten doch drauf gemacht. Schon in Ordnung, ich kann sie ja runtermachen. Oh, das ist ein toller Wagen, Ma'am. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Und er hat auch so viele Extras. Hier haben Sie noch 56 Cent zurück. Vielen Dank für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Die lebenden Geiseln saßen in einer Ecke zusammengedrängt. Neben ihnen lag Kim Zwillig, mit geschlossenen Augen und vorn ganz voller Blut auf dem Fußboden. Eine ihrer Fingerspitzen lag da wie ein fallengelassenes Stück Bratkartoffel. Wie läuft's? Gar nicht! Er sagt, er kann sich nicht dran erinnern. Ich glaube langsam, das stimmt. Er hat Angst! Und ich nicht! Ja! Bitte, bitte, tut sie mir nichts, bitte! Noch 3 Minuten, dann ist Mittag. Ja, bitte nicht! Vergiss es, wir müssen los! Matt, schaff sie weg. Ich würde mich gern bei der Familie Zwillig für das entschuldigen, was ich jetzt sagen werde. Obwohl ich weiß, dass sie einen Teil davon schon im Prozess gehört haben. Ich konnte sie nicht hochheben. Drum zog ich sie an den Handgelenken weg. Ihre Hände waren völlig zerfetzt. Ihr fehlten zwei Finger und auf den Handrücken hatte sie Schnittwunden, die noch bluteten. Als ich dabei war, sie am Grill vorbeizuschleppen, schlug sie die Augen auf. Sie war schon ganz glitschig und sie fing an, sich zu wehren, sich mir zu entwinden. Ich schnappte mir den erstbesten Gegenstand, ein Metallspatel, und schlug ihr damit ins Gesicht. Ich kriegte sie wieder gut zu packen und schleppte sie durch die ganze Schweinerei und an der Eismaschine vorbei. Ich hätte gerne einen Schweinerei. Eine Nummer 6 mit allem groß und einen Shake. Ich möchte einen Cornhot und eine mittlere Dr. Pepper. Der Gefrierraum war nicht größer als die Zelle, in der ich mich jetzt befinde. Wir schleppten sie alle hinein. Der Einzige bei vollem Bewusstsein war Donald Anderson. Und der weinte. Margot Stiles war wegen der Stichwunden in ihrer Brust bewusstlos geworden. Kim Zwillig murmelte irgendwas, ein Gebet oder vielleicht auch nur irgendwelches Kauderwelsch. Ich habe keinen von ihnen erstochen. Ich hatte das Messer nicht. Ich hatte gar nicht die Zeit, 89 Mal auf Margot Stiles einzustechen. Ich hatte mich um alles andere zu kümmern. Dass ich heute Nacht vielleicht sterbe, hängt auch mit den 89 Stichen zusammen. Ich weiß, dass sich das gefühlskalt anhört, aber es spielt doch keine Rolle, ob es 89 Stiche waren oder bloß einer. Es spielt auch keine Rolle, dass Natalie Kim Zwillig die Finger abgeschnitten hat. Mr. Jeffries ist da anderer Meinung. Er sagt, für die Geschworenen spielt genau das eine Rolle. Obwohl das vielleicht stimmt, finde ich das nicht richtig. Tod ist tot. Lamont hat sie erschossen. Aber es ist etwas wirklich Komisches passiert. Das Sprinklersystem sprang an. Toll. Hier, denn meine. An dieser Stelle hat der Staatsanwalt gesagt, ich würde lügen. Und Natalie in den Zeugenstand gerufen, um das zu beweisen. Okay. Ich gebe ja zu, dass ich ein bisschen mit dem Messer hantiert habe. Nach Natalie. Und dass ich Mr. Close vielleicht geschlagen habe, weil er versucht hat, Lamont zu überfahren. Aber ich habe keinen erschossen. Keinen Menschen. Wir haben 15 Dollar aus der Registrierkasse erbeutet, 10 von Margot Stiles Wechselgeld und nochmal 2 aus der Trinkgeldkasse. So ungefähr 27 Dollar. Das reicht, um ein bisschen aufzutanken und für jeden eine Diet Pepsi zu kaufen. In der Zeitung bezeichnen sie die Morde immer als sinnlos. Die Leute waren vielleicht übel zugerichtet, aber zumindest gab es einen Grund dafür. Das andere, was mich stört, ist die Bezeichnung Mordlüstern. Ich glaube, das stimmt genauso wenig. Lüstern hört sich an, als hätte uns die Sache gut gefallen, als wären wir ganz unbekümmert gewesen oder so, als hätte es uns Spaß gemacht. Während das in Wirklichkeit genau umgekehrt war. Die Uhr an der Bank auf der anderen Straßenseite zeigte 23:30. Wir waren bloß eine Viertelstunde drin gewesen. Wie es dann weiterging? Wir hielten nochmal auf dem Parkplatz eines Drugstores direkt hinter der Grenze von Texas. Ich wechselte Gainey die Windeln und gab ihm seinen Saft und ein paar Salzcracker. Und wir kauften Lamont eine Flasche Wasserstoff und eine große Mullbinde. Lamont war angeschossen und wir waren seit 2 Tagen wach. Für uns sprach bloß, dass wir einen schnellen Wagen und eine große Tüte voll Speed hatten. Es war dumm von uns zu denken, das könnte reichen. Seit gestern befinden sich 3 verdächtige Personen in einem gelben Roadrunner auf der Flucht. Bei den 3 Verdächtigen handelt es sich um Lamont Stanley Ford, Marjorie Stanley Ford und Natalie Kramer. Wo zum Teufel haben die das alles her? Scheiße! Wollt ihr, dass ich anhalte? Nein! Wie weit ist es nach Mexiko? Hier ist die Karte. Hey Margie, wenn du willst, kann ich fahren. Ich bin wieder so weit auf dem Damm, ich habe bloß kein Gefühl in der Hand. Schon okay, ich kann noch fahren. Und was ist nun mit Mexiko? Weit, verdammt weit! Man kam nur langsam voran. Die Nacht hypnotisiert einen. Die Streifen, die den Wagen auf der Straße halten, die Reflektoren, die den Augen Streiche spielen. Willst du, dass ich fahre? Das mit meiner Hand ist besser, siehst du? Nein, mir geht's gut. Hey, willst du eine Pepsi, Baby? Wo zum Donnerwetter sind wir? Kuba, die nächste Stadt ist 50 Meilen weg. Ich hab Hunger. Ich müsste auch mal was essen. Was Schnelles. Ja, ich vermute, es ist ein bisschen spät, um den Gang rauszunehmen. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Bestell dir doch bloß einen Kaffee. Das ist doch bescheuert. Marjorie, wir müssen was essen. Nein, wir müssen aufpassen, dass wir nicht geschnappt werden. Im Knast kriegen wir alles Mögliche zu essen. Ne, du brauchst ja gar nicht... Habe ich irgendwas gesagt? Vergiss es. Ich glaube, irgendjemand von uns hat einen leichten Verfolgungswahn. Wie meinst du das, irgendjemand? Ich sitze hier, Natalie. Ich bin nicht irgendjemand. Willst du, dass die Leute zu uns rübergucken? Weil sie nämlich genau das tun werden, wenn du dich nicht zusammenreißt. Sieh mal Plan mir davon zusammenreißen. Willst du dich lieber draußen in den Wagen setzen? Willst du, dass ich dich wie ein kleines Mädchen behandle? Mir geht's nicht besonders gut, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ich brauch diesen Quatsch hier nicht. Du kannst mich mal. Wir waren auf der 44 am Ende der Welt. Wir waren in einem Apachenreservat. Denn wir fuhren an einem Stand mit Schmuck und frittiertem Brot und einem großen Schild dran vorbei. Nicht viel los hier draußen. Scheiße, Bulle. Bist du dir sicher? Nein, es ist der Eismann, der 110 fährt. Natürlich bin ich mir sicher. Das Blinklicht an. Er hat's gerade angestellt. Fahr an die Seite. Was? Ich glaube, du spinnst wohl. Soll er uns sofort schnappen? Du tust jetzt, was ich dir sage, klar? Lamont ließ die 45er aus dem Handschuhfach gleiten und versteckte sie unter seinem rechten Bein. Tag, Ma'am. Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Nein, Sir. Ich muss Sie um Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere bitten. Liebling? Lamont hat ihn erschossen. Er schoss nicht gleich. Ich dachte schon, er hatte vergessen zu entsichern. Dann begriff ich, dass es seine schlimme Hand war. Lloyd Red Deer griff ebenfalls nach seinem Revolver. Ich weiß nicht warum, er hätte sich bloß ducken müssen. Lamont nahm die Pistole in die andere Hand und erschoss ihn. Und gleichzeitig schoss Lloyd Red Deer auf Lamont. Das Blut sprudelte nur so aus Lamonts Brust. Er keuchte. Halt die Klappe! Donnerwetter! Halt deine Schnauze! Ich riss Lamont die Binde von den Rippen und drückte sie ihm auf die Brust. Natalie hörte nicht auf zu schreien. Ich packte sie an den Haaren und drückte ihr die Hand auf die Binde. Halt das fest, okay? Ich wollte nicht glauben, dass er stirbt, drum tat ich so, als wäre er bloß bewusstlos, weil er gegen das Fenster geknallt war. Schlürf machte er. Schlürf. Gaini weinte und ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Daran sagte ich, okay, als hätte ich eine Idee. Wir würden ihn irgendwo hinbringen und ihn da ausruhen lassen und alles würde wieder in Ordnung kommen. Ich hielt am nächsten Motel. Ich brachte zuerst Gaini rein und dann trugen wir beide Lamont. Es ließ sich nicht sagen, ob er noch atmete und es kam immer noch Blut. Hol ein bisschen Eis. Ich stand auf, legte die Kette vor, nahm Gaini und legte seine Hand auf Lamonts Wange. Ich setzte ihn wieder in den Kindersitz und legte mich neben Lamont, als würden wir schlafen gehen. Dann wälzte ich mich rum und drückte ihn an mich. Liebling, alles wird gut. Ich weiß es. Ich werde dich immer lieben. Ich liebe dich, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Geh noch nicht. Bitte. Das Blut war noch warm. Ich dachte, wenn ich ihn bloß lange genug festhielt, würde er irgendwann die Augen aufschlagen und sagen, dass alles in Ordnung ist. Natalie klopfte an die Tür, als wäre es ein geheimes Treffen. Ich liebe dich. Ich küsste ihn ein letztes Mal und ließ die Finger über seine Zähne gleiten. Moment! Seine hübschen Fänge. Warum hast du die Tür abgeschlossen? Warum hast du die Tür abgeschlossen? Sie sah, dass ich, genau wie Gainys Pullover, vorn ganz blutbeschmiert war. Und da wusste sie Bescheid. Margie? Moment mal. Telefon. Wer ist dran? Mr. Jeffries. Okay. Danke, Janelle. Es ist Mr. Jeffries. Das ist wohl, weil bloß noch 20 Minuten bleiben. Wünschen Sie mir Glück. Er war's. Sie haben es abgewiesen. Nicht genug neues Beweismaterial für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Wissen Sie, da kann man nichts machen. Tja. Also sollte ich das jetzt zu Ende bringen. Gaini und Mr. Jeffries zuliebe. Wo war ich? Ah ja, also, ich war immer noch drauf, aber Natalie musste pennen. Gegen Mitternacht ging ich ins Bad und nahm drei Lines vom Waschbeckenrand. Dann holte ich die 45er und eine Schachtel Patronen. Ich ging wieder ins Bad, lud die Pistole, nahm noch vier Lines und wusch mir das Gesicht. Im Spiegel atmete ich tief durch. Okay. Ich nahm das Kissen von Lamonts Bett und ging zu Natalie rüber. Ich stand eine Weile da und betrachtete sie. Ihr Haar und ihre Arme, ihre perfekten Nägel. Ich dachte an unsere Vormittage mit ihrem Spielzeug und daran, dass ich mich noch nie so begehrenswert gefühlt hatte. Genau in dem Moment blickte Natalie mich direkt an. Ich stieß ihr die Pistole gegen die Brust und drückte ab. Ich vergaß völlig das Kissen. Natalie rollte vom Bett und stieß dabei den Eimer vom Nachttisch. Das Wasser spritzte ihr auf den Rücken. Man konnte da, wo die Kugel ausgetreten war, das Loch sehen. Lügnerin. Ich fuhr in die Wüste. Ich habe keine Ahnung wo. Ich wusste bloß, dass ich sie loswerden musste. Ich machte den Kofferraum auf und das kleine Lämpchen innen im Deckel blendete mich. Natalie hatte sich bewegt. Ihr Gesicht lag auf einer gelben Flasche Frostschutzmittel, als wäre es ein Kissen. Ich hiefte sie raus, aber sie blieb am Rand des Kofferraums hängen. Dann schleppte ich sie ein Stück weit von der Straße weg und hatte vor, ein bisschen Sand auf sie zu werfen. Aber da war nur Erde und ich schürfte mir die Finger auf. Also ist die ganze Geschichte, dass sie lebendig begraben worden wäre, ein Witz. Liegen gelassen in dem Glauben, dass sie tot wäre. Das ist noch okay, obwohl es nur ein Schuss war. Aber das als Wunder zu bezeichnen, macht mich wütend. Eher ist es ein Wunder, dass ich nicht schon vorher versucht habe, sie für das, was sie mir angetan hat, umzubringen. Ich hatte keinen Plan. Mir spukte bloß der Gedanke an den Shiprock im Kopf rum. Die Navajos glaubten, der Felsen wäre ein magisches Schiff, mit dessen Hilfe sie bei Gefahr ihren Feinden entkommen könnten. Ich wollte Lamont zum Shiprock bringen, um ihn dort irgendwo zu begraben. An einer kleinen Blockhütte musste man $2 zahlen. Das Mädchen da drin gab mir einen Prospekt mit einer Karte drauf. Ich schätze, sie hat die Bullen verständigt. Sie hat wohl im Radio von Lord Red Deer gehört. Die Straße führt in Serpentin den Berg rauf. Die Straße endet an einem Aussichtspunkt mit einer niedrigen Steinmauer und einer mit Folie überzogenen Karte von der Gegend, auf die man blickt. Es ging etwa 300 Meter weit runter und überall war roter Fels. Ich packte Lamont unter den Armen. Ich schleppte ihn über den Parkplatz und lehnte ihn an die Mauer. Ich machte die Augen zu und legte meine Stirn auf seine, wie wir es immer gemacht hatten, wenn wir miteinander reden mussten. Ich werde dich vermissen und immer die deine sein. Ich kümmere mich um Gany und um deinen Wagen. Natürlich. Dann rollte ich ihn über den Rand. Ich gehorchte und die Luft fühlte sich kühl an auf der Haut. Nehmt jetzt die Hände hoch! Das war's. Das ist das Ende. Es hört sich nicht so gut an wie die Geschichte von Natalie. Wie sie mit blutverschmierter Bluse die Straße lang geht und die Indianerfamilie in ihrem zerbeulten Lieferwagen vorbeikommt. Ich weiß. Margie, es ist soweit. Moment mal. Verstanden! Okay. Ich muss jetzt los. Das Hinrichtungsteam ist soweit. Gany? Ich liebe dich, genau wie dein Daddy. Ich küsse gerade dein Bild. Die Zeugen sind da, es ist Zeit. Ich bin mir sicher, dass meine Mom das Radio anhat. Ich liebe dich, Mom. Denken Sie daran. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, entspricht der Wahrheit. Ich bin völlig unschuldig.